Das Niemandsland Interview. 28. September 2012. Es ist ja doch schon recht fortgeschrittener Abend, Viertel nach elf, 23.15 Uhr. Ich befinde mich hier an einem sehr gemütlichen Tisch, zu Gast hier in der Stadt, Wolf Wetzel, Autor unter anderem des Buches Krise des Kapitalismus und krisenhafte Proteste und auch, was ich hier sehe, nehme ich an, das ist das allerneueste Werk, Aufstand in den Städten. Wolf Wetzel hier allerdings als Herausgeber fungierend, Krisenproteste, Strategien. Hallo Wolf, guten Abend. Hallo, grüß dich. Aus welcher deutschen Stadt stammst du, Wolf? Aus Frankfurt. Frankfurt, die Bankenstadt, Bankfurt, auch im Volksmund genannt. Ja, also man kann sagen, dass da das Finanzkapital zu Hause ist, ja. Das ist Deutschlands Finanzhauptstadt und vielleicht sogar Europas Finanzhauptstadt. Ja, ich glaube, wobei, jetzt weiß ich nicht, ich glaube England, London ist von der Börse her und vom Börsenumsatz größer, ne? Aber sie ist groß genug, um Politik zu machen, ne? Wolf Wetzel, was hat dich zum Autoren gemacht? Ja, also ich würde sagen, wenn ich es komprimieren sollte, was Gutes für eine Radiosendung, dann würde ich sagen, es sind zwei Stränge. Also das eine ist, dass ich eben seit den 70er Jahren politisch aktiv bin. Also ich bin glücklicherweise in eine sehr fantastische Zeit geraten, worum mich viele heute beneiden, ne? Weil in den 70er Jahren war bekanntermaßen relativ viel los in Deutschland bzw. in Europa. In Frankfurt nochmal ganz besonders, weil zu der Zeit, also zwischen 70 und 74, gab es diesen berühmten Frankfurter Häuserkampf, das eben schon in einer Bankenmetropole, wo man eigentlich alles erwartet hat, nur kein Häuserkampf. Und obwohl in allen anderen Städten es relativ ruhig war, also zumindest was Häuserkampfbewegung angeht, kam es in Frankfurt zu einem recht starken, also auch politisch sehr starken Häuserkampf, der tatsächlich die Stadtregierung oder die Stadtpolitik in einem Maße im Zweifel ziehen konnte, dass es heute eigentlich auch noch sozusagen in der Stadthistorie wiedergegeben wird. Und über diese Erfahrung im Häuserkampf, ich meine, da war ich damals irgendwie 18 beziehungsweise 17 und bin da reingestolpert und habe eigentlich versucht, erst langsam oder im Nachhinein zu kapieren, was da passiert ist mit mir oder mit den Erlebnissen, war natürlich automatisch auch verknüpft später und jetzt, was das angeht, sehr viel später eigentlich zu rekapitulieren, welche Bedeutung hatte der Häuserkampf? Was hat es für die Stadtpolitik in Frankfurt für eine Bedeutung gehabt? Was hat es verändert? Welche Bedeutung hatte das auf den Häuserkampf in den 80er Jahren? Den kennt man ja eher, also so, wenn man auf Deutschland blickt. Hamburg und Berlin-Kreuzberg. Hamburg, Berlin. Es sind Jahrhunderte, also in Berlin allein 300 Häuser besetzt worden. In Hamburg, Hafenstraße, kennen wahrscheinlich auch einige, was über Jahre lang ein Magnet war, also für die Bewegung. Und natürlich auch in diesem Prozess, und da ändert sich das natürlich von 70er Jahren zu den 80er Jahren, dass die autonome Bewegung sozusagen Gestalt angenommen hat oder sich selbst konstituiert hat, versucht sich selbst eine Theorie oder eine Praxis zu geben, natürlich auch wieder aus Anleihen aus Italien, aus der Zeit der Autonomia in Italien. Und das hat eigentlich auch in dieser Zeit, also in der ich ja jetzt auch nicht viel älter war, 10 Jahre älter, natürlich ganz viele Sachen hochgespült, die ich damals so nicht begriffen habe und wo mich heute mehr interessiert, was waren da die politischen Hintergründe, was gab es für eine politische Theorie, wo haben sich Bewegungen verschätzt, warum sind sie gescheitert oder wie lassen sich Niederlagen erklären? Und das ist ein Grund eigentlich so heute, für mich heute, nochmal viele Ereignisse aus den 70er, 80er und 90er Jahren nochmal zurückzugehen und mit dem Blick drauf zu schauen, den du natürlich damals nicht hattest. Ne? Also du hast immer als Protagonist, als Aktivist notwendigerweise, richtigerweise einen sehr beschränkten Blick, weil sonst würdest du es nie wagen, eine Revolte zu initiieren, weil jeder, der sozusagen die gesamten Verhältnisse im Blick hätte, wüsste irgendwie, es ist aussichtslos oder warum soll ich dieses Risiko eingehen? Also es ist immer notwendig für eine Bewegung, einen reduzierten Blick zu haben, um ein Zutrauen zu haben, gegen Verhältnisse anzugehen, die scheinbar unüberwindbar sind. Und zweifelsohne, das erleben wir ja heute auch, gehört Deutschland, also zumindest die politische Klasse in Deutschland, zu denjenigen, die aus der Krise irgendwie nicht geschwächt hervorgehen, ja, sondern eine noch dominantere Rolle einnehmen. Also man kann ungefähr ahnen, mit welcher politischen und ökonomischen Macht wir damals konfrontiert waren. Und ich finde es von daher nicht besonders erschreckend, dass wir damals natürlich mit den Zielen, mit denen wir angetreten sind, irgendwie nicht durchgekommen sind. Ne? Aber die Idee, die Theorie, die Erfahrung, die wir hatten, heute nochmal zu reflektieren, um zu sagen, wenn wir morgen eine Vorstellung haben, irgendwie wie sich etwas verändern könnte, dann ist es meiner Meinung nach absolut notwendig, auf Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, zurückzublicken und nicht nur im Sinne von Anekdoten, sondern auch im Sinne von einer politischen Analyse, im Sinne auch von einer strategischen Diskussion. Und das ist eigentlich das Hauptmotiv. Also Theoriearbeit zu machen, Gedanken mir darüber zu machen, kann man so etwas wie eine politische Strategie zu entwickeln, jenseits davon, dass man irgendwas ungerecht findet, dass man irgendwie die Schnauze voll hat, dass man auf die Straße geht, dass man Scheiben einwirft oder mehr, sondern in welchem Kontext bewegt sich diese Bewegung und könnte sie auf Erfahrungen zurückgreifen, die ihr bestimmte Fehler ersparen, und könnte sie auf Theorien zurückgreifen, die ihr helfen, bestimmte Sachen zu verstehen. Und das ist ein Motiv. Analyse, Reflexion, Nachdenken und über dieses Nachdenken vielleicht auch zu Erkenntnissen gelangen und diese Erkenntnisse für neue Strategien für die Zukunft verarbeiten. Das ist vielleicht der Sinn auch des Schreibens, des politischen Schreibens. Und wann ging es denn los mit dem Schreiben? Ich meine, das ist markant, beziehungsweise natürlich, es lohnt sich wirklich, das zu erzählen, weil in 80er Jahren, was ich kurz erwähnt habe, wo die autonome Bewegung sozusagen in Deutschland eine Kontur angenommen hat, also man kennt sie natürlich im Wesentlichen von der Aktionsform, und die meisten, die in Bildern denken, kennen das von vielen Straßenschlachten und schwarz gekleideten Leuten. Aber neben den spektakulären Bildern gab es ja auch eine ganz bestimmte Form von Praxis, die sich unterschieden hat gegenüber anderen Gruppierungen. Aber es gab auch einen anderen Ansatz von Theorie. Also die autonome Bewegung oder Autonomia ist ja im Widerspruch sozusagen zu kommunistischen Gruppierungen entstanden, ne? Und aus der Kritik daraus, also die Rolle der Partei, die Rolle des Zentralismus, die Verehrung und Heroisierung von Helden, von Führern, ne, innerhalb der kommunistischen Bewegung, aber natürlich auch eine ganz bestimmte Vorstellung, wie gesellschaftliche oder revolutionäre Prozesse vonstatten gehen sollen. Da hatten ja die kommunistischen Parteien sozusagen ihre eigene Vorstellung, und haben das, was die Autonomen in den 80er Jahren oder die Autonomia in den 70er Jahren in Italien gemacht haben, haben sie ja sozusagen so als Kinderkrankheiten des Linksradikalismus, ne, in Bezug auf Lenin bezeichnet. Was böse ist und gleichzeitig natürlich auch einen klaren politischen oder strategischen Unterschied markiert. Und in den 80er Jahren, sozusagen, wo jetzt Kritiker der autonomen Bewegung recht haben, ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass sie sehr stark aktionistisch orientiert war. Das hat wiederum ihre Ursachen darin, dass die 70er Jahre und die 68er sehr theoriebesessen waren, was sehr gut war, was ich heute sagen würde, was eminent nützlich ist, auf diese Erfahrung zurückzugreifen, ne? Also die sozusagen all die Klassiker wieder ins Bewusstsein gerufen haben von Marx, Lenin und so weiter, aber natürlich auch anarchistische Theoretiker. Aber auf der anderen Seite natürlich auch versucht haben, sozusagen die Kritik an ganz bestimmten Theorien zu formulieren, wie die an der kommunistischen Theorie bzw. Praxis. Und obwohl also die autonome Bewegung in Deutschland sozusagen sehr aktionistisch war, haben wir als eine Gruppe, als da drin, natürlich auch versucht, sozusagen das zu reflektieren. Und im Prinzip ist so unsere Gruppe entstanden. Also ich war ja damals in der autonomen Lupus-Gruppe. Das heißt, wir waren Leute, die in der Bewegung waren und gleichzeitig aber diese Theoriefeindlichkeit nicht gefeiert haben, sondern gesagt haben, also wenn wir nicht auf theoretische Erfahrungen zurückgreifen und unsere eigene Praxis irgendwie darin reflektieren, dann mag das irgendwie zwar militant sein und es mag für viele faszinierend sein, aber spätestens, wenn man in der Sackgasse landet und sich die nicht erklären kann, dann ist es Schluss mit lustig und die Bewegung verschwindet sehr schnell. Und da sind eigentlich die Anfänge, dass wir in der Zeit eben immer wieder Texte verfasst haben und die innerhalb der autonomen Bewegung, würde ich jetzt schon sagen, eine gewisse Bedeutung hatten, weil jetzt neben dem, ob sie gut waren oder nicht, ich meine, sie haben sich bestätigt, wenn man im Rückblick von 30 Jahren draufschaut, aber es hatte natürlich auch was damit zu tun, dass so viele Gruppen es nicht gab, die sich so mit theoretischen Fragen beschäftigt haben. Und ja, und das war eigentlich sozusagen der Ausgangspunkt, dass immer dieses Bedürfnis, etwas zu tun, etwas zu bewegen und gleichzeitig auch sich zu hinterfragen. Und einschließlich natürlich auch, was ich schon glaube, was wir auch in den 80er Jahren gemacht haben, dass wir nicht die autonome Bewegung uns selbst gefeiert haben, sondern auch sehr konkrete Kritik hatten, ja, an bestimmten Vorgehensweisen, ne? Also Machotum, patriarchales Verhalten, Unfähigkeit, tatsächlich kontroverse Diskussionen zu führen und sich auch sozusagen in die Geschichte einzuordnen und nicht zu glauben, wir wären der Anfang der Geschichte. Und das hatte hoffentlich sozusagen eine Bedeutung innerhalb der Bewegung. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Wolf, dann hat dich das theoretische Nachdenken über die Praxis und die Aktionen ständig begleitet und ihr als Gruppe habt das auch dann verarbeitet in Schriften, in Artikeln und habt das dann auch weitergegeben an das interessierte Lesepublikum. Ist das richtig? Ja klar, also jetzt in 80er Jahren muss man auch nochmal dazu sagen, also im Unterschied zu heute, weil das viele gar nicht gewohnt sind heute, in Anführungszeichen darf man ja alles schreiben im Internet, irgendwie darf jeder husten, mobben, diskutieren, die Sau rauslassen und auf den Staat schimpfen und weiß der Teufel was. Das lohnt sich, das in Erinnerung zu rufen, das war in den 80er Jahren nicht so. Also die Möglichkeit sozusagen zu publizieren in linken Organen war schwierig. Das heißt, es sind Druckereien überfallen worden, es sind Zeitschriften beschlagnahmt worden, es gab Razzien, es gab Verfahren wegen 129a, also Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Also damals war das Schreiben sozusagen auch ein schwieriger riskanter Akt. Und von daher waren die meisten Publikationen, die es in unserem Spektrum gab, also in dem autonomen Spektrum, waren immer Zeitschriften, die sozusagen illegalisiert waren. Die wurden gedruckt und wurden verteilt. Einige, die jetzt Deutschland kennen, kennen das aus den 80er Jahren. Also es gab die Radikal. Das war eine Zeitung, die auch sozusagen illegal gedruckt wurde. Die gab es in Berlin, ne? Genau. Illegal. Also die wurde in Berlin sozusagen, sie hatte ihren Schwerpunkt in Berlin, aber war eine Publikation, die sozusagen alle Beiträge aus dem militanten, autonomen Spektrum publiziert hat und versucht hat, jetzt auch über Deutschland raus, also jetzt was Schweiz oder Österreich angeht, deutschsprachiger Raum, eine inhaltliche Debatte zu führen, ne? Weil auch die Radikalleute natürlich bemerkt haben, dass die theoretische Diskussion, die gemeinsame Diskussion, auch das Streiten über verschiedene Ansätze sehr rar war, und da war Radikal eine der wenigen Zeitungen, die, wie gesagt, illegal erschienen ist, aber sozusagen einen bundesweiten Horizont hatte. Dann gab es im Wesentlichen die lokalen Zeitungen oder Broschüren, die rausgebracht wurden, auch, wie gesagt, immer natürlich also ohne im Sinne des Presserechts verantwortlich, also illegal. Und natürlich viele Texte, die einfach, also man hat 4 Seiten geschrieben und hat so rumgeschickt, und die sind dann in verschiedenen Stadtzeitungen, die der Häuserkampfbewegung nahe waren oder der autonomen Bewegung, sind die dann übernommen worden, ne? Sozusagen der Zugang jetzt zu bürgerlichen oder linksbürgerlichen Zeitungen war selbst damals schwierig. Also ich kann mich daran erinnern, Pflasterstrand in Frankfurt war sozusagen das Blatt der Spontis, aus denen später der Realo-Flügel der Grünen hervorgegangen ist. Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit, also alle, die dann auch mit ihrer militanten Geschichte prima Karriere machen konnten, ja. Das war extrem schwierig. Also wir haben zum Teil jetzt an dem Beispiel Pflasterstrand, das war eine Stadtzeitung in Frankfurt, die eben so eher in dem grünen Milieu war, aber noch natürlich mit dem radikalen Impetus versehen war. Da gab es dann mehr oder weniger sozusagen von uns eine Besetzung der Redaktionssitzung, um zu sagen, wir möchten den und den Text abgedruckt haben, und da gibt es keine Zensur und ihr werdet an dem Text nichts verarbeiten, nichts verändern, ja. Und so war dann sozusagen der Zugang zu den alternativen Medien wie Pflasterstrand als Stadtzeitung oder die Taz als überregionales Organ. So war das Verhältnis. Aber im Prinzip waren uns natürlich die Zugänge zu diesen alternativen, also auch legalen Medien gänzlich verschlossen. Konkret waren damals die Hauptkampfplätze und die Brennpunkte, ideologisch als auch praktisch, natürlich die sogenannten Stadtteilkämpfe, die Häuserkämpfe, dann die Anti-AKW-Bewegung, das ganze Ökospektrum, dann die Kämpfe um eine saubere Umwelt, sauberes Essen, saubere Luft, sauberes Wasser, dann die Lohn- und Verteilungskämpfe in der Arbeitswelt, in den Betrieben, Fahrpreiserhöhung. Es hört nicht auf, man könnte immer weiter aufzählen. Kriege, weltweite Kriege und Krisen, die auch immer wieder geschürt wurden. 70er Jahre war der Vietnamkrieg noch am Toben und schon kamen die nächsten Kriege. Mittelamerika, Nicaragua, El Salvador, Afrika, Befreiungsbewegungen, das alles war natürlich auch präsent, nehme ich an, in euren Gedanken und Reflexionen, Wolf. Ja, ich meine, was auch sozusagen ein Merkmal war, was natürlich auch erschöpfend war, war, dass jetzt aus dem Milieu, aus dem ich komme, oder aus der Bewegung, autonome Bewegung, dass sie im Prinzip sozusagen versucht hat, zumindest überall präsent zu sein, wobei man ehrlich sein muss, dass was Lohn- und Arbeitskämpfe angeht, dass es sehr marginal war. Also dass nur kleinere Gruppierungen wie Wildcat und andere Gruppierungen versucht haben, also in der Lohn- und Arbeitswelt sozusagen einzugreifen, zu intervenieren und dort eine militante oder linksradikale Politik zu machen. Aber auf alles andere, was du gesagt hast, würde ich sagen, ja, also da waren natürlich autonome Gruppierungen stark beteiligt. Also in der Anti-AKW-Bewegung, die in den 80er Jahren sehr prägend war, also die für Deutschland eine ungeheure große Bedeutung hatte und bis heute hineinwirkt, wo ich sagen würde, heute der Ausstieg aus der Atomenergie, den die Bundesregierung tatsächlich, auch wenn natürlich viele enttäuscht sind, aber in einer Art und Weise beschreitet, die natürlich in allen anderen europäischen Ländern so nicht stattfindet, wäre ohne die Anti-AKW-Bewegung nicht zu erklären. Also das nur sozusagen zu einer Frucht von Bewegungen, wo man schnell erstmal behaupten würde, naja, sie sind doch gescheitert, wir haben Bauplätze besetzt, wir haben große Demonstrationen gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf gemacht und natürlich in diesen ganz vielen Schlachten um die Bauplätze haben wir letztendlich verloren. Ja. Natürlich real bezogen auf das Ereignis, ja. Aber gerade am Beispiel der Anti-AKW-Bewegung würde ich sagen, die Wirkung, die das nach außen hatte, ne, nicht nur auf die Beteiligten vor Ort, ne, sondern in der Bevölkerung, hat wesentlich dazu beigetragen, dass in Deutschland neben vielen anderen Sachen, die nach wie vor reaktionär sind, nach wie vor konservativ verortet sind, dass sozusagen die Atompolitik die geringste Zustimmung hat, die es in Deutschland überhaupt geben kann. Ja? Und von daher, ich sagen würde, die Anti-AKW-Bewegung kann sich zu Recht sozusagen die Entwicklung heute in Deutschland auf ihre Fahnen schreiben, auch wenn selbstverständlich klar ist, dass natürlich eine CDU-FDP-Regierung sozusagen nicht den Ausstieg aus der Atomenergie so machen wird, wie wir uns den vorgestellt haben. Ja? Der wird kapitalkonform sein. Da geht es darum, das Kapital sozusagen auf die modernste Technik umzustellen und wieder sozusagen Weltmarktführer zu sein, also innerhalb einer Kapitallogik. Aber es gab eben endlos viele andere Kämpfe, irgendwie, wo man kreuz und quer immer wieder beteiligt war oder andere Gruppierungen, also darf man jetzt auch nicht vergessen, sozusagen so die neofaschistischen Organisationen, die in den 80er Jahren stärker wurden. Also diese Kämpfe, die spielten auch eine Rolle. Und es war eher ein Problem, würde ich sagen, bei diesen vielen Schauplätzen, die es in den 80er Jahren gab, den Überblick nicht zu verlieren, den Kopf nicht zu verlieren und vor allem den Kontext. Also wie hängt was zusammen? Also wie hängt FAV-Kämpfe, also Kämpfe um Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr, übrigens eine interessante Forderung für heute und morgen, ja. Wie hängt die zusammen mit Lohnkämpfen, die damals geführt werden? Übrigens auch da ein interessanter Link zu heute und morgen. Damals wurde gekämpft um die 35-Stunden-Woche, also um eine absolute Reduzierung von Lohn, Lebensarbeitszeit, was ich glaube, was ein ganz wesentlicher Schritt wäre in dieser Krise, neben dem, ob Lohnerhöhung oder nicht, ja, sondern möglichst so wenig wie möglich Leben für die Lohnarbeit zu opfern, damit das andere Leben, das wir wollen oder für das wir kämpfen, Platz und Zeit hat. Also dass diese Kämpfe natürlich oft unverbunden blieben und natürlich auch viele Gruppierungen kaum die Zeit hatten, das miteinander in Verbindung zu bringen. Aber es war keine Frage, so wie ich es jetzt hier ja in Barcelona auch mitkriege, dass die Gruppen, die irgendwie aktiv sind, dass sie gar nicht wissen, wo sollen sie zuerst hingehen und wann sollen sie schlafen gehen, ja, weil du kannst gegen die Regierung demonstrieren, du kannst gegen die Lohnkürzung, gegen das Spardiktat, du kannst die Fahrpreise, die erhöht werden, ja, die Häuser, die geräumt werden, die Mietswohnungen, die Gruppen, die ich hier kenne oder die Menschen, die haben tatsächlich ein großes Problem, was nicht besonders neu ist. Ne? nicht zu wissen, wo du dich zuerst dagegen stemmen sollst und wo es überall notwendig wäre, keine Frage. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, sich in Ruhe zu überlegen, was mit den wenigen Kräften, die wir alle haben, was sinnig ist, sich darauf zu konzentrieren, anstatt sich an jedem Tag an 5 Terminen, an 5 Kundgebungen, an 5 Mini-Demonstrationen zu beteiligen und abends und nachts nach Hause zu gehen und eigentlich nicht mehr zu wissen, was man gemacht hat. Wolf, Krieg an allen Fronten, damals, heute, vielleicht könnte man sagen, mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staatengemeinschaft, des Sowjetimperiums, ist vielleicht auch die Utopie, die linke Utopie zusammengebrochen und der Kapitalismus hat vielleicht das erlebt, was Professor Kurz mal gesagt hat, die Mafiaisierung des Kapitalismus. Sind wir soweit? Ist die Mafia, die Kapitalismus-Mafia jetzt global an der Macht? Und wie wird es weitergehen? Was wird passieren und was müssen wir tun? Viele Fragen. Ui, ja genau, das sind wirklich viele Fragen und viele Stichpunkte. Also gut, das Erste. Ich glaube nicht, dass der Zusammenbruch des Ostblocks und sozusagen die Vision von befreitem oder gerechtem Leben dass die in Westeuropa eine große Rolle gespielt hat. Also nicht für die Bewegung, die ich in Deutschland oder in Italien oder Frankreich oder England kenne, weil niemand hat sich auf den Kommunismus oder das war ja damals sozusagen das Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus, niemand hat sich dem im Großen und Ganzen verschrieben, jetzt außer den Gruppierungen, aber für die Bewegung, würde ich sagen, spielte der Zusammenbruch des Ostblocks keine Rolle. Also da ist keine Hoffnung, keine Utopie begraben worden, weil wir hatten immer eine Kritik an diesem Art von Staatskapitalismus oder Staatssozialismus. Ich glaube nur, dass sozusagen natürlich dieser Zusammenbruch eines Konkurrenten des weltweiten Kapitalismus für den Kapitalismus selbst eine immense Dynamisierung mit sich gebracht hat, ne? Weil bis dahin, bis 89, war der Kapitalismus weltweit gezwungen, im Verhältnis zum Kommunismus sozusagen als eine soziale Variante des Kapitalismus zu erscheinen, ne? In Deutschland wird dann irgendwie von Marktwirtschaft gesprochen, mit sozialem Antlitz, im Gegensatz zu dem Manchester-Kapitalismus oder Wall-Street-Kapitalismus, der skrupellos ist, der seine Menschen irgendwie nicht anständig ausbeutet, ne? Sondern bis auf Haut und Knochen. Darin spielt es natürlich eine Rolle, aber ich glaube eben nicht, dass es die Bewegung wesentlich beeinflusst hat, dass es sondern die kapitalistischen Systeme entfesselt hat. Sie waren um die Notwendigkeit entbunden, das, was der Kommunismus ihnen vorgeworfen hat, ihr seid ein barbarischer, ausbeuterischer Kapitalismus und die soziale Variante, das soziale Gesicht, das sie sozusagen dagegen stellen mussten oder auch tatsächlich taten, dass sie dieses Gesicht heute nicht mehr brauchen. Ja. Und von daher natürlich, was wir ja auch erleben seit den 90er Jahren, was dann mit fälschlicherweise und dummerweise mit Neoliberalismus verbunden wird oder Globalisierung, was banal ist, weil seitdem es den Kapitalismus gibt, das ist im immanent die Globalisierung. Also auch das ist ein falscher Begriff. Aber natürlich die im doppelten Sinne, weder die Notwendigkeit, also im Systemkampf sozusagen ein menschliches Antlitz zu zeigen, das ist weggefallen. Aber, und jetzt komme ich auf einen ganz anderen Punkt, der manchen linken Theorien widerspricht. Ich glaube, das soziale Antlitz des Kapitalismus, ne, oder ne, die soziale Marktwirtschaft, die sich auch um die Mitarbeiter kümmert und Mitarbeiterbestimmung und so weiter, waren keine besonderen Kennzeichen, ideologische Kennzeichen eines Kapitalismus, sondern Ausdruck von Kämpfen, die in den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren geführt wurden und die, um sie einzudämmen, den Kapitalismus verändert haben. Also ich verstehe das, was es an Errungenschaften in den 70er, 80er Jahren gab, nicht als Markenzeichen der sozialen Marktwirtschaft, sondern als Ausdruck der Kämpfe, die das System auf zwei Arten und Weise begegnen kann. Sie kann es mit Repression niederschlagen, dann geht sie in Richtung Diktatur, oder sie hat genug Spielraum und kann das einbinden in Form von Reformen, in Form von Zugeständnissen, die dem Kapitalismus damals keinen großen Schaden zugefügt haben. Das zum einen, um zu erklären, warum jetzt natürlich auch ganz viele Errungenschaften, die viele Menschen in den 70er, 80er Jahren genossen haben oder erkämpft haben, warum die heute verschwinden. Sie verschwinden ganz einfach, wenn man nicht mehr darum kämpft, weil sie waren nie eine Selbstverständlichkeit im Kapitalismus. Und das gehört zu der Ideologisierung oder Romantisierung des Kapitalismus, zu sagen, es gibt sozusagen einen guten menschlichen Kapitalismus und wo ist der geblieben? Und jetzt haben wir einen Raubtierkapitalismus und das liegt irgendwie an den Managern, an der politischen Klasse, die sich sozusagen persönlich, biografisch daneben benimmt. Ich halte es für einen schlichten Bullshit. Es ist ein Ausdruck davon, dass das, was in Kämpfen errungen wurde, dass das heute nicht mehr verteidigt wird oder verteidigt werden kann. Und der Kapitalismus hat keine Mühe, ein Zugeständnis, das sie gestern gemacht haben, morgen wieder zu annullieren, wenn sie der Einschätzung sind, wenn wir das annullieren, stoßen wir auf keinen großen Widerstand. Und wenn man die Bewegung heute, und ich bin ja gerade in Barcelona, und gerade mitgekriegt, wieder 40 Milliarden Sparpaket, während Hunderttausende, Zehntausende in den letzten Monaten auf der Straße waren und jetzt in Madrid, wie viel, 10.000 oder so auf der Straße waren. Ja. Und im selben Moment sozusagen verabschieden sie ein 40 Milliarden Paket, was diejenigen, die die Krise verursacht hat, völlig verschont und diejenigen, die mit der Krise nichts zu tun haben, zusätzlich belastet. Ich meine, es ist ein Hohn, keine Frage, aber es ist natürlich auch ein Ausdruck der politischen Klasse, die sich ziemlich bewusst ist, dass wenn 10.000 oder 100.000 auf die Straße gehen oder eine halbe Million in ihrer Freizeit, dass das dem Kapitalismus nicht schadet. Das Wichtigste ist nur, dass sie von Montag bis Freitag oder bis Samstag arbeiten gehen. Was sie in der Freizeit machen, ob die dann demonstrieren oder das Parlament belagern, ja, stört den Kapitalismus nicht. Das ist eine Art und Weise, irgendwie zu sagen, okay, das ist sozusagen der demokratische Disput. Und das ist sozusagen auch noch relativ gut kontrollierbar. Was du mit Mafiasierung sozusagen der Ökonomie ansprichst, würde ich dir widersprechen. Weil dieses System braucht keine Mafia. Die Mafia ist sozusagen ein unnötiger Mitesser. Also in Italien, wo es ja tatsächlich real eine Mafia gibt, sozusagen sie schöpft von dem Mehrwert innerhalb der kapitalistischen Wertschöpfungskette, schöpft sie etwas als Mitesser ab. Ich finde, es ist viel schlimmer. Also jetzt in Deutschland oder in vielen europäischen Staaten braucht das Kapital oder die politische Klasse sozusagen keine Mafia, sie ist sie selbst. Wenn Korruption stattfindet, wenn Milliardendeals rechtswidrig vollzogen werden, dann ist es sozusagen kein Produkt der Mafia, die sie gezwungen hat, sondern dann ist es innerhalb einer geschlossenen Klasse etwas, was gemacht wird und was so sicher gemacht werden kann, dass es kaum jemanden den Kopf kostet. Ja. Von daher würde ich jetzt vorsichtigerweise warnen davor, jetzt diese enorme Dynamik des Kapitalismus, gerade in Europa, mit dem Begriff von Mafiasisierung irgendwie zu belegen. Ja. Mafiasisierung Wolf Wetzel, Krise des Kapitalismus und krisenhafte Proteste. Die Publikation ist erschienen im Verlag Systemfehler Edition Assemblage. Das ist der Band 1 und der ist erschienen im Jahr und erste Auflage 2012. Das heißt brandneu, super aktuell. Erstmal das Vorwort und dann gibt es ein Kapitel, das heißt Ausgangslage, ein Blick zurück im Zorn. Zurück im Zorn, natürlich wohin? Zu den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, auch die unterschiedlichen Auswege aus der Krise skizzieren, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass Deutschland, also die politische Klasse, aus der Krise sozusagen gestärkt hervorgeht, ihre dominante Rolle in Europa, aber auch in der Welt festigen bzw. ausbauen kann, hat jetzt auch wieder nichts sozusagen mit Bösartigkeit und mit schlechtem Charakter zu tun, sondern das versuche ich in diesem Kapitel das vergeigte Jahrzehnt zu beschreiben. Also das, was hier in Spanien passiert an Lohnkürzungen, an Deregulierung, an Privatisierung, Zerschlagung des Gesundheitssystems oder weitere Zerschlagung des Gesundheitssystems, Leiharbeit etc., entgarantierte Arbeit. Das ist im Prinzip unter bezeichnenderweise unter rot-grünen Regierung in Deutschland schon 10 Jahre davor praktiziert worden. Also manche kennen das Schlagwort Agenda 2010, glaube ich 2002 ist sozusagen in die Welt geworfen worden, lange vor der Krise. Und das wurde mit relativ wenig Widerstand, um nicht zu sagen ohne Widerstand, durchgesetzt. Ja. Das heißt, all das, was heute in Europa auf der Agenda steht, in Griechenland, hier in Spanien, in Italien, in Frankreich, ist im Wesentlichen schon zwischen 2002 und 2008 unter der rot-grünen Regierung vollzogen worden. Und das erklärt eigentlich auch den anderen Ausweg oder das andere Ergebnis der Krise, die wir heute vorfinden, dass die BRD tatsächlich, also dominant ist, tatsächlich die Diktate, wie Wirtschaft in anderen Ländern stattzufinden hat, diktieren kann, hat da seine Ursache. Und das beschreibe ich als das vergeigte Jahrzehnt. Die Macht der Finanzwirtschaft im Kapitalismus und im Antisemitismus. Das nächste Kapitel aus Wolfs Buch Krise des Kapitalismus und krisenhafte Proteste. Was ist damit gemeint? Das ist für Spanien und wahrscheinlich natürlich für Italien, für viele andere europäische Länder jetzt sozusagen so leicht nicht zu entschlüsseln, weil hier ist es gar kein Problem zu sagen, das ist die Finanzwirtschaft oder die Finanzoligarchie oder sonst irgendwas, was einen wesentlichen Anteil an der Krise hat. In Deutschland ist es um einiges komplizierter und zwar zum einen zum Recht, zum anderen gänzlich zu Unrecht. Zu Recht, weil in der öffentlichen Diskussion, auch hier, auch in anderen europäischen Staaten, wird eine Unterscheidung gemacht sozusagen zwischen dem guten Kapital, also das produktiv ist, die ihre Arbeiter bezahlen, die was herstellen, die zum Bruttosozialprodukt was beitragen, ne, was dann das produktive Kapital ist, nennt sich dann auch Realwirtschaft. Und dann wird dem gegenübergestellt das Finanzkapital, also die eigentlich nur spekulieren, die keine realen Werte herstellen, die sozusagen nur die Parasiten des im kapitalistischen Systems sind. Diese Denkfigur ist, und das wissen natürlich viele jetzt in anderen Ländern nicht, ist eine zutiefst antisemitische Stereotyp. Und von daher ist es natürlich in Deutschland immer wieder eine berechtigte Diskussion zu fragen, wenn man vom Finanzkapital spricht, will man damit so ein antisemitisches Stereotyp wieder wachrufen? Also von den Wucherern, von denen, die von der ehrlichen Arbeit anderer leben? Oder will man, und das versuche ich in dem Kapitel zu beschreiben, die Verschiebung innerhalb verschiedener Kapitalfraktionen zu beschreiben. Und jenseits dessen, dass es ein antisemitisches Stereotyp ist, versuche ich zu beschreiben, dass der Kapitalismus im 21. Jahrhundert tatsächlich in seinen verschiedenen Kapitalfraktionen enorme Verschiebungen zu verzeichnen hat. Das heißt, das, was das Finanzkapital aufbringt, um in den ökonomischen Prozess, in politische Prozesse zu intervenieren, ist in manchen Teilen überwiegt es bei weitem dem, was sozusagen jetzt große Firmen wie Automobilfirmen, Stahlfirmen und so weiter in das Rennen schicken können. Das heißt, sie können in der Tat politische Entscheidungen beeinflussen, sie können in der Tat sozusagen Finanzkriege führen, was auch ihre Aufgabe ist. Und sie haben natürlich beim Zustandekommen der Krise eine ganz wesentliche Rolle, weil ich möchte sozusagen nur daran erinnern, es sind ja keine Automobilfirmen, keine Stahlfirmen zusammengebrochen. Das versuche ich immer denen vorzuhalten, die sagen, ja, das ist ein antisemitisches Konstrukt, sondern es sind Banken und Finanzinstitute zusammengebrochen. Und das hat seinen ganz besonderen Grund in der veränderten Konstellation des kapitalistischen Systems. Und das versuche ich zu beschreiben, warum Banken und Versicherungen mit dem Geld, das sie akkumulieren, tatsächlich eine ökonomische Macht haben, die weit über das hinausgeht, was politisch sozusagen erfasst wird und was politisch heute noch kontrolliert werden kann oder auch gar nicht kontrolliert werden soll. Der Aufstand der Etablierten. Das klingt natürlich ja, widersprüchlich. Naja, also sozusagen jetzt könnte man sozusagen in Spanien anfangen. Also hier gibt es ja auch die Diskussion innerhalb der Bewegung. Was ist sozusagen das Kennzeichen der Krise? Und natürlich verführt es leicht dazu, dass jetzt Banken mit Hypotheken hier gehandelt haben und das Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt haben, dass man leicht in die Verlockung gerät, zu sagen, ja, also das ist eben das Bankensystem, was ganz besonders korrupt ist. Ja? Und deswegen, wenn man das jetzt regulieren würde und die Banken verstaatlichen würde und die Manager irgendwie einen Verhaltenskodex auferlegen würde und deren Gier eingeschränkt werden würde, dass damit die Krise beseitigt ist. Und ich versuche zu beschreiben, dass das eine ziemlich falsche Richtung für die Erklärung dieser Krise ist. Also zum einen, weil Finanzkapital und produktives Kapital, ne, also das sozusagen in den Industrieanlagen akkumuliert ist, ist sozusagen nur in der Theorie eine getrennte Größe. In der Praxis hängt es eng zusammen. Also die meisten Banken finanzieren sozusagen Unternehmen in der Stahlindustrie, in Banken im Industriesektor und so weiter. Also von daher kann man das nicht auftrennen. Und es gibt sozusagen einen Aufstand der Anständigen. Da kann man sagen, es gibt innerhalb der Kapitalfraktion die sozusagen die Macht des Finanzsektors auch sozusagen als eine Bedrohung empfinden, ne? Weil sie müssen ja auch an die Banken sozusagen enorme Zinsen bezahlen, sie müssen Auflagen erfüllen. Wenn ein großes Stahlunternehmen von der Bank einen Kredit bekommt, dann schreibt die Bank vor, wie die Refinanzierung stattfinden soll. Also es gibt auch eine Opposition innerhalb der Kapitalfraktion im Kampf sozusagen um angemessene Rendite. Und wenn im Finanzsektor sozusagen das Zehnfache an Rendite zu machen ist, als zum Beispiel in der Stahlindustrie, dann ist natürlich diese Opposition von Stahlmagnaten in Anführungszeichen berechtigt, weil sie sagen, wir werden um unseren Lohn innerhalb dieses Systems gebracht. Das ist sozusagen der Kampf innerhalb des Systems, dass tatsächlich, also in Deutschland, die FAZ, eine ultrarechte Zeitung sozusagen der Unternehmer, tatsächlich eine ganze Serie von Artikeln veröffentlicht hat, in der sie die Gier der Banken geißelt, in der sie die Regulierung der Banken fordert, was auch interessant ist, eben kein originär linkes Anliegen ist, ja, sondern es ist ein Kampf verschiedener Kapitalfraktionen um die höchstmöglichste Rendite. Und es gibt aber auch ein Pendant in der Bewegung, die jetzt gegen die Krisenerscheinungen kämpft. Nämlich dann, wenn man tatsächlich glaubt, nur wenn der Bankensektor reguliert werden würde und wenn die Manager irgendwie nicht mehr so gierig wären, dann würde es auch uns besser gehen. Und deswegen spreche ich vom Aufstand der Anständigen. Sowohl was sich innerhalb der politischen Klasse abspielt, aber auch natürlich in Teilen der Bewegung, die am Kapitalismus nicht zweifeln, sondern an seinen Auswüchsen. Und das halte ich für eine dramatische Fehleinschätzung. Nächstes Kapitel deines Buches heißt Occupy Frankfurt, Good Guys and Bad Banks. Im Prinzip versuche ich da das runterzubrechen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das ist sozusagen Aufstand der Anständigen innerhalb der politischen Klasse, innerhalb verschiedener Kapitalfraktionen gibt, um mehr politische Macht, um mehr ökonomische Macht, was immer daran geknüpft ist, dass die Rendite höher sein muss, ja, gibt es natürlich auch innerhalb sozusagen des politischen Systems eine Opposition. Und bezeichnenderweise war die Occupy-Bewegung in Anführungszeichen in Frankfurt von unglaublichem Wohlwollen gesegnet. Also das heißt also, die Stadtregierung war gnädig, die Polizei sorgte sich um das Occupy-Camp, die Stadtregierung, eine schwarz-grüne Regierung, also CDU und die Grünen, irgendwie fanden das wichtig, dass ein demokratischer Prozess am Fuß der EZB, der Europäischen Zentralbank, stattfindet. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn es die nicht gegeben hätte, hätten sie es bezahlt, um zu zeigen, irgendwie, dass demokratischer Protest, der wirkungslos bleiben muss, dass der unbedingt zu dem Kapitalismus dazugehört, der eine diktatorische Lösung vermeiden will. Und solange ein Protest wie Occupy in Frankfurt, also mit dem Wohlwollen sozusagen der politischen Klasse begleitet und stattfindet, steigert es eigentlich nur noch das Renommee sozusagen der deutschen Demokratie. Die Kritik, die ich an Occupy Frankfurt habe oder formuliere, und ich meine oder befürchte, sie bewahrheitet sich, ist, dass sie zwar angetreten ist, ganz viele Fragen zu stellen und ganz viele Gewissheiten sozusagen auf den Prüfstand zu stellen und alle pauschalen Vorwürfe, der Kapitalismus ist scheiße oder so, zurückgewiesen haben und ganz viel diskutieren wollten, dass sie sich darin erschöpft haben. Sie haben kein einziges Mal in den mehreren Monaten, in denen das Camp Occupy vom EZB kampiert hat, haben sie kein einziges Mal sozusagen sich für Aktion entschieden, wo sie dorthin gehen, wo sie eigentlich die Kritik formulieren. Also ob Banken, in eine Bank reinzugehen oder wenn Firmen wieder Leute entlassen haben, dorthin zu gehen. Sie haben das immer nur thematisiert, haben sich Fragen gestellt, haben aber eigentlich den Ablauf dieser ruinösen Verarmungsprogramme in keinster Weise verhindert. Ist Griechenland am Ende oder einen Schritt weiter? Es ist eine gute Gelegenheit, weil das bezieht sich, mit Sicherheit kann man das auch auf Spanien, also auf hier, auf eure Verhältnisse übertragen, dass ich glaube, das Problem ist im Moment nicht, also das Problem ist sicherlich die unterschiedlichen Einschätzungen innerhalb der Bewegung einmal anzuerkennen, aber gleichzeitig zu diskutieren, ne? Also ob es so etwas gibt wie einen menschlichen Kapitalismus. Und ich glaube, auch hier in Spanien, wie in Griechenland, in Deutschland natürlich noch stärker, ist diese Vorstellung, wenn man die Banken reguliert, die Gier der Banker einschränkt, dass man dann wieder zum Kapitalismus der 70er, 80er Jahre zurückkehrt. Ich habe versucht zu erklären, dass der Kapitalismus der 70er, 80er Jahre sozusagen kein Kapitalismus eigene Idee war, sondern Ergebnis von Kämpfen, die das System berücksichtigen musste. Und der entscheidende Punkt, und das versuche ich am Beispiel Griechenlands zu beschreiben, ist, glaube ich, nicht, also neben dieser Differenz, die man diskutieren müsste, auf die sich eine Bewegung einigen müsste oder drum streiten müsste, ich glaube es nicht, dass viele Leute ganz real die Verschlechterung erleben und eigentlich unter dem Kapitalismus leiden. Und das nicht nur eine ideologische Frage ist, sondern das Leben von ganz vielen Menschen in Griechenland, bis zu 30-40%, die wirklich sozusagen keinen Spielraum mehr haben, sondern einfach nur noch gucken, wie sie über die Runden kommen, dass das jetzt sozusagen noch einer politischen Agitation bedarf. Das Problem in Griechenland mit den vielen Protesten und jetzt auch wieder Auseinandersetzungen und Straßenschlachten ist nicht der Protest dagegen, sondern ist es ziemliche fehlende Utopie. Weil wenn du natürlich an diesen Punkt kommst, zu sagen, es geht nicht um einen menschlichen Kapitalismus versus eines Raubtierkapitalismus, dann müsstest du dir natürlich die Frage stellen, was könnte dann jenseits des Kapitalismus kommen? Und da kommen wir eigentlich auf den Anfang wieder zurück, dass es sich lohnt, in die Geschichte zu schauen, um sozusagen die Probleme einer Bewegung zu verstehen. Es fehlt eine Utopie, egal ob in Griechenland oder in Spanien, finde ich es zum Teil auch noch greifbarer. Ja. In Deutschland fehlt sie fast gänzlich. Eine Utopie von einer anderen Gesellschaft, ob sie sozialistisch sein soll, ob sie anarchistisch sein soll oder ne, eine Rätedemokratie. Und die Reflexion sozusagen darüber und die Kraft einer Utopie, davon bin ich ganz fest davon überzeugt, ist das Entscheidendere in der Bewegung als das Unrecht, das diese Bewegung sozusagen auf die Straße bringt. Die Stärke einer Bewegung bestimmt sich nicht darüber, ob sie Recht hat, sondern ob sie eine Utopie hat, die darüber hinausweist. Und das bestimmt natürlich auch das Risiko des Menschen eingehen. Wenn du sozusagen gar nicht glaubst, dass dein Protest jetzt wirklich erfolgreich ist und wenn du auch keine Vorstellung hast, wie es anders aussehen könnte, dann wirst du sehr schnell schauen, wie du innerhalb dieser Verschlechterung zurechtkommst. Ja? Und nur eine Vorstellung irgendwie, es geht anders, ja? Erhöht das Risiko und auch die Bereitschaft, die du heute natürlich auch eingehen musst, wenn du anschaust, was für Bullenapparate die aufbauen, mit was für einer Repression natürlich in den verschiedenen Ländern zugange ist. Und das würde auch heißen, um den Bogen zu schließen, dass du natürlich nicht wie in den 70er Jahren sozusagen von einem unbefleckten Himmel der Utopien ausgehen kannst, sondern du musst realisieren, dass einige Utopien an der Realität gescheitert sind. Du musst rekapitulieren, welche Modelle sind aus welchen Gründen zusammengebrochen. Also ist es der Kommunismus wie in den Ostblockstaaten oder welche andere Form von anderer Gesellschaft können wir uns vorstellen? Ich lese gerade ein Buch zu Portugal, weil das hier ja gerade um die Ecke ist, wo in den 70er Jahren eine Rätedemokratie sozusagen entworfen wurde, die eine Art Doppelmacht war zu den normalen demokratischen bürgerlichen Institutionen. Und das zu rekapitulieren und zu schauen, was ist für heute möglich oder was ist für uns heute richtig, ja, ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass die Bewegung aus der Starre, die ich auch hier in, also hier in Barcelona oder in Spanien erlebe, ja, die Ermüdung, die auch stattfindet, das Gefühl, ja, man kann natürlich x-mal nochmal auf die Straße gehen, ja, aber irgendwo erwischt man sozusagen das System nicht, ja, dass das notwendigerweise einschließt, sich über Utopien Gedanken zu machen, weil die Resignation und die Ohnmacht und die Erfahrung von Unrecht wird keine Bewegung lange aufrechterhalten. Wolf Wetzel, Krise des Kapitalismus und krisenhafte Proteste. Letztes Kapitel, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt in ihr um. Welche Gefahr soll man denn suchen? Ja, ich glaube, das hängt eng mit der Utopie zusammen. Also ich kann das jetzt nur natürlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass, wie gesagt, jetzt Unrecht, und heute ist es ja sozusagen vielen Menschen sichtbar, mehr als in den 70er, 80er Jahren, einfach weil es nicht nur sozusagen eine politische Einsicht ist, sondern das prägt das Leben von 30, 40, 50 Prozent der Gesellschaften, also jetzt gerade hier in Spanien oder Portugal oder Italien oder Griechenland. Das Entscheidende ist, ob du eine Vorstellung darüber hinaus hast, wo du sagst, ja, in so einer Gesellschaft möchte ich leben. Und das ist nicht nur eine Utopie, sondern es ist auch machbar. Wir können das umsetzen in der Art und Weise, wie wir anders miteinander umgehen, in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen anders treffen. Ja? Und gut, jetzt würde ich natürlich sagen, ich würde kein kommunistisches Parteikonzept präferieren, weil ich glaube, es ist historisch, politisch und auch emanzipatorisch falsch, ja, sondern würde eine Idee von einer Rätedemokratie favorisieren, was immer heißt, dass du neben dem, was du kritisierst, ne, an parlamentarischen, demokratischen Strukturen, die du für undemokratisch hältst, oder wo du kurz nebenbei gesagt hast, naja, also die demokratischen Institutionen, die entscheiden schon lange nicht mehr. Und natürlich, der Prozess nimmt immer mehr zu, dass diese demokratischen Hüllen eigentlich nur noch eine Luxuserscheinung sind, für einen Entscheidungsprozess, der längst woanders stattfindet. Man könnte das an der Bankenkrise, ne, und an der Art, wie die Krise bewältigt wird, könnte man es nachzeichnen, dass er gänzlich ohne jegliche demokratische Legitimation stattfindet, weil die abstimmen, nicht mal die Papiere lesen, die sie am Schluss verabschieden, ja, weil sie jenseits jeder parlamentarischen Kontrolle stattfinden. Ja. Aber das weiß man, und hier in Spanien ist ja auch die Kritik an allen Parteien ziemlich groß, einschließlich auch, nehme ich mal an, der Kommunistischen Partei, die sich ja auch am demokratischen System beteiligt. Die Gewerkschaften sind auch im Wesentlichen durch, und das reicht eben nicht. Die Kritik kann man oft genug formulieren. Wenn du nicht sozusagen eigene Institutionen, also eigene Strukturen aufbaust, die glaubwürdiger sind, die für die Menschen repräsentativer sind, die für sie transparenter sind, die für sie mehr Einflussmöglichkeiten bieten, ne? Also wo natürlich Stadtteilkomitees, ne, oder das, was es hier gibt, die Kommission, also Strukturen, wo man nicht mehr sozusagen auf die staatlichen Strukturen setzt, beziehungsweise versucht, sie zu demokratisieren, sondern wo man sagt, wir müssen immer mehr Strukturen aufbauen, die das eigene Leben selbst organisieren, sei es auch Fabrikräte, sei es auch, ne, wie es hier ja auch oder in Griechenland jetzt öfters ist, dass ein Krankenhaus von Leuten, von den Mitarbeitern selbst übernommen wird, nachdem die Firma, der es gehört, irgendwie das weitergesucht hat. Diese Art von Selbstorganisation, von rätedemokratischen Strukturen, die glaubhaft eine andere Form von Demokratie demonstrieren und damit die Leute gewinnen, ne? Indem sie sehen, es ist nicht nur eine gute Idee, sondern auch in der Praxis beweisen sich diese Strukturen als eine Möglichkeit, tatsächlich sein eigenes Leben jenseits der vier Wände, der gemieteten oder der gekauften vier Wände, so ein Leben zu praktizieren, dass das meiner Meinung nach ganz elementar ist, und dass da die Bewegung im Moment ganz stark in Spanien und auch in Griechenland an diesem Punkt stehen. Begnüge ich mich mit der radikalen Kritik, die mehr oder weniger berechtigt ist, an den bestehenden Institutionen, oder ich werde sie nur überwinden und ich werde sie nur delegitimieren, indem ich legitime andere Strukturen aufbaue, und das ist sozusagen die Idee der Gegenmacht.